Stadt leer, denn du bist in anderen Räumen, kehrst zurück nicht mehr, auf den wohlvertrauten Straßen sucht dich unser Blick, ach wie schnell sie dich vergaßen, dich und dein Geschick. Sterblichkeit.